im Goldrausch. Bürgermeisterin Gutherz hatte Besuch von ihrem Onkel Herbert und war mit ihm, ihrem Huhn Henrietta und Rubble unten am Fluss. 1, 2, 3. Habt ihr euch gut versteckt? Ich komme. Henrietta, du hast dich ja noch gar nicht versteckt. Und du auch nicht, Onkel Herbert. Ich und mein alter Spaten, wir haben keine Zeit für Spiele. Ich will nur 1 Gold finden und das werde ich. Ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht. Suchend lief Onkel Herbert am Ufer auf und ab, stolperte dabei über Rubble und fiel ins Wasser. Ups, Entschuldigung. Was sagst du? Onkel Herbert hörte nicht besonders gut und kletterte wieder ans Ufer. Meinst du wirklich, du findest hier Gold, Onkel Herbert? Schuld? Wer ist denn wohl schuld, dass ich kopfüber in den Fluss geplumpst bin? Gold, Onkel Herbert, Gold! Gold war eines der Lieblingswörter von Bürgermeister Besserwisser aus dem Nachbardorf, der sich hinter einem Baum versteckt hatte. Sagte hier jemand was von Gold? Ja, allerdings. Irgendwo hier ist Gold. Ich kann es riechen. Onkel Herbert fing an zu graben. Zumindest wollte er das. Wie kann denn das passieren? Mein alter Spaten ist durchgerostet. Schaufel! Das ist gar nicht schlimm. Ich helfe dir beim Finden. Verschwinden? Ich bin gerade erst gekommen. Verschwinden. Rubble tauchte also seine Schaufel ins Wasser und holte die ersten Steine und Kiesel heraus. Vielen Dank. Das ist nett von dir. Gib es einfach hier auf meine Waschpfanne. Die hatte aber keinen Boden mehr. Die ist auch kaputt. Spaten weg, Pfanne weg. Wie willst du denn Gold finden ohne Ausrüstung? Ja, ganz genau. Trotzdem beschloss Bürgermeister Besserwisser, noch ein bisschen am Fluss zu bleiben. Man konnte ja nie wissen. Vor der Einsatzzentrale tobten die anderen Fellfreunde unterdessen auf der Wiese herum. Ich liebe Tauziehen. Ich mach mit. Alle schnappten nach dem Seil, dessen anderes Ende hinter einem Busch steckte. Ich wusste nicht, dass Rubble so stark ist. Rubble? Rubble ist nicht da. Aber wir sind alle hier. Wer zieht da drüben? Neugierig schauten sie hinter den Busch, unter dem ein kleiner Vogel in seinem Nest saß. Dieser kleine Vogel, echt jetzt? Doch da war er schon weggeflogen. Ryder sah sich um. Seht mal, ihr spielt Tauziehen mit einem Baum. Na gut, wer weiß, vielleicht gewinnen wir. Frau Bürgermeisterin, was gibt's? Mein Onkel kann nicht nach Gold suchen. Seine Ausrüstung ist kaputt. Ja, und er hat sein Leben lang nichts anderes gemacht. Rubble, warte dort auf uns. Wir kommen. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Alle flitzten los. Nur Marshall hielt immer noch das Tau fest. Das Tau schnellte zurück. Marshall wurde gegen die Äste des Baumes geschleudert. Und dabei fiel ihm das Nest auf den Kopf. Mit Vogel. Ich wecke ihn lieber nicht auf. Der kleine Feuerwehrhund lief seinen Freunden hinterher, die gerade in den gläsernen Fahrstuhl sprangen. Leise wie eine Maus. Nun ja, nicht ganz. Denn er stolperte über eine Spielzeugkatze, die auf dem Boden lag. Naja, wenigstens kann ich das Nest als Hut tragen. Nein, das schnappte sich nämlich der kleine Vogel und flatterte davon. Die Fellfreunde schlüpften in ihre Einsatzanzüge, während der gläserne Fahrstuhl sie in die Zentrale brachte, die sich im obersten Stockwerk befand. Die Helfer auf 4 Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Wir müssen zu einem Goldrausch. Der Onkel von Bürgermeisterin Gutherz ist Goldwäscher. Das heißt, er sucht nach Gold. Gold? In der Abenteuerbucht? Cool! Aber seine Ausrüstung ist leider kaputt. Er braucht unsere Hilfe. Rocky? Wir bauen deinen Wagen in eine Goldwaschmaschine um. Und zwar so. Ryder zeigte auf den großen Bildschirm. Und der kleine Mischling verstand sofort. Rocky rockt. Chase! Du wirst mit deiner Spionkamera das Gelände überwachen. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar. Die Helfer auf 4 Pfoten legen los. Die Fellfreunde freuten sich sehr auf ihren neuen Einsatz. Rocky und Chase rannten zur Rutsche und sausten sie hinunter. während Ryder die Stange hinabkletterte. Im Nu waren die drei unten in den Garagen. Rocky baute schnell seinen Recycling-LKW um und dann sprangen alle in ihre Fahrzeuge. Es war nicht weit von der Einsatzzentrale bis zum Flussufer. Ryder, Rocky und Chase entdeckten Bürgermeisterin Gutherz, ihren Onkel, Henrietta und Rubble sofort. Nur Bürgermeister Besserwisser sahen auch sie nicht. Hallo, du bist bestimmt Onkel Herbert. Onkel Herbert? Das ist Ryder. Käfer? Rocky, hast du nicht irgendetwas für Onkel Herbert? Ich sehe mal nach. Rocky kramte in seinem Recycling-LKW und war schnell mit einer Schaufel und einem Küchensieb zurück. Genau sowas brauchen wir. Hier bitte, versuch's mal damit. Oh, vielen Dank, mein Freund. Und jetzt passt mal gut auf. Ich zeige euch, wie das geht. Onkel Herbert tauchte das Sieb in das Wasser des Flusses und schwenkte es darin hin und her. Wenn man das Sieb so bewegt, spült man die leichteren Steine nach oben. Die schwereren Steine bleiben am Boden liegen. Jetzt nahm er das Sieb aus dem Wasser und roch an einem der Steine. Nein, kein Gold. Mit Schwung warf er den Stein hinter sich. Henrietta, die an einem Maiskolben pickte, hob neugierig den Kopf. Na sowas! Henrietta hält das gelbe Steinchen für Mais. Wie sieht's aus, Rocky? Ist die Goldwaschmaschine fertig? Ja, ich zeig sie euch mal. Rocky fuhr seinen LKW dicht ans Ufer. Ich hab Löcher in die Backbleche gebohrt. Müsste klappen. Probieren wir es aus. Schaufel! Rubble stellte sich direkt neben Rocky ans Ufer. Zuerst schaufle ich die Steine auf das Blech. Und dann schütteln wir sie richtig durch. Es funktioniert! Aber Chase schnappte sich das Küchensieb. Ich mache es lieber so wie früher. Er warf seinen Kopf hin und her, doch dadurch flogen die Steine durch die Luft. Hey! Pass auf! Entschuldigung, ich habe ein bisschen doll geschüttelt. Doch jetzt pickte Henrietta nach einem der Steine, die noch im Sieb lagen. Und Onkel Herbert wurde aufmerksam. Das ist kein Maiskorn, Henrietta. Das ist Gold. Gold! Ich hab's gewusst. Hurra! Das hörte Bürgermeister Besserwisser doch sehr gern und kletterte nun auf den Baum hinauf, damit ihm auch ja nichts entging. Gold, ja. Ryder und die anderen fanden nun ein Stück Gold nach dem anderen. Ich hab schon wieder was. Unser Goldhaufen wird immer größer. Ja, und das verdanken wir dem Huhn. Es hat das Gold entdeckt. Ich weiß. Und darum stellen wir eine Goldstatue von Henrietta auf. Eine gute Idee. Aufgepasst. Je mehr Gold wir finden, umso größer wird die Figur. Ja! Wie bitte? Bürgermeister Besserwisser hörte wohl nicht richtig. Ich finde, dass das Gold mir gehört, weil ich es haben will. Er wusste auch genau, wie er es bekommen würde und rief seine 6 Kätzchen herbei. Kätzchen, es ist Zeit für Chaos. Was? Aber erst einmal fiel er vom Baum. Hallo, Herr Bürgermeister. Ich wollte fragen, ob ihr Hilfe braucht. Was blieb dem Bürgermeister anderes übrig? Er kniete sich neben die anderen ans Flussufer und suchte. Bürgermeister Besserwisser, wie schön, dass Sie mithelfen, Gold für eine Statue von Henrietta zu finden. Wenn es für einen guten Zweck ist, helfe ich doch immer gern. In Wahrheit wird es eine Goldfigur von mir. Er wartete einen günstigen Moment ab, holte etwas Glitzerndes unter seinem Hut hervor und ließ es unbemerkt in sein Sieb fallen. Moment mal, was ist das? Ein Diamant? Was? Ich hab mein Sieb hochgehoben und da lag er, der Riesendiamant. Was? Aufgeregt sahen sich alle den Diamanten genau an. Niemand bemerkte die 6 kleinen Kätzchen, die auf leisen Pfoten heranschlichen und das ganze Gold auf den Anhänger eines kleinen Wagens luden. Und da ich Ihnen nur geholfen habe, ist das Ihr Diamant, Onkel Herbert. Oh, hoppla! Bürgermeister Besserwisser ließ den Diamanten fallen, alle rannten dem Edelstein nach und diesen Moment nutzte der Bürgermeister, um mit den Kätzchen und dem Gold zu verschwinden. Doch Onkel Herbert schöpfte Verdacht. Das ist kein Diamant, das ist nur Candys Zucker. So was habe ich mir schon gedacht. Der Bürgermeister. Doch der war bereits nicht mehr zu sehen. Ryder rannte zu seinem roten Quad. Fellfreunde, mir nach! Wir dürfen sie nicht aus den Augen verlieren. Auch Chase, Rubble und Rocky sprangen jetzt in ihre Fahrzeuge und gemeinsam nahmen sie die Verfolgung auf. Sie sind zu schnell. Chase, wir brauchen deine Kamera. Alles klar. Wupp, Kamera. Wupp und los. Die Spionkamera sauste durch die Luft hinter dem Bürgermeister und den Kätzchen her und übertrug die Bilder auf Ryders Pawpad. Ich sehe sie. Die Kamera befand sich nun genau über den Flüchtenden. Oh, was? Ryder und die Fellfreunde holten nun auf. Doch der Bürgermeister und die Kätzchen steuerten genau auf einen Abgrund zu. Sie flogen hinüber und kamen unsanft auf der anderen Seite wieder auf. Glück gehabt. Aber der Abgrund war auch für die Paw Patrol kein Problem. Jetzt kommt ein Sprung. Im Nu waren Ryder, Rocky, Chase und Rubble auf der anderen Seite. Doch der Vorsprung des Bürgermeisters hatte sich wieder vergrößert. Gleich sind wir sie los. Er fuhr nun direkt auf die großen Felsen zu. Sie fahren zu ihrem Versteck. Rubble, du fährst an der Klippe lang. Rocky, wir brauchen deinen Greifer. Alles klar. Jetzt erreichten der Bürgermeister und die Kätzchen ihr Versteck. Dieses befand sich im Inneren eines großen Felsens unterhalb der Klippen und war nur mit einem geheimen Mechanismus zu öffnen. Jetzt sind wir in Sicherheit und vergesst das Gold nicht. Die Geheimtür hatte sich gerade wieder geschlossen, als die Paw Patrol dank der Spionkamera nun ebenfalls bei den Felsen ankam. Ha, sie haben das Gold vergessen. Rocky, du machst den Anhänger ab. Ja, Ryder, mach ich. Greifer! Rocky löste den Anhänger, auf dem sich das Gold befand. Rubble, du bist dran! Rubble ist der Retter! Die kleine Bulldogge war mit ihrem Schaufelbagger von der anderen Seite auf die Klippe hinaufgefahren und schob nun einen großen Stein über den Rand. Vorsicht da unten! Er fiel genau vor den Eingang des Verstecks. Volltreffer! Der Bürgermeister hatte von all dem nichts mitbekommen. Als erstes wälzen wir uns mal so richtig im Gold. Also, wo ist es? Doch die Kätzchen wollten viel lieber spielen oder schlafen. Nur eines deutete mit seinem Pfötchen zur Tür. Es steht noch draußen? Der Bürgermeister stürzte zu der Geheimtür. Was? Doch die war zur Hälfte von dem großen Stein versperrt. Wo ist mein Gold? Da ist es, ich sehe es. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Schnell spannte Ryder den Anhänger mit dem Gold hinter sein Quad. Und dann machte sich die Paw Patrol auf den Heimweg. Tut was, sie entwischen mit dem Gold. Zusammen mit den Kätzchen kletterte der Bürgermeister ins Freie. Doch das Gold war fort. Das war's wohl mit meiner eigenen Goldfigur. Wenige Tage später versammelten sich die Bewohner der Abenteuerbucht vor dem Rathaus. Herzlich willkommen zur offiziellen Enthüllung von unserer goldenen Henrietta. Die Statue war größer als die Bürgermeisterin und stand auf einem Sockel genau vor dem Rathaus. Begeistert flatterte Henrietta auf den Kopf ihres Ebenbildes. Oh, sie gefällt ihr. Danke, Onkel Herbert und danke, Ryder. Haben wir gern gemacht. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Mein Spanngurt weicht? Oh nein, mit meinen alten Hosenträgern hält meine Hose ganz prima. Allerdings nicht lange. Oh.